Vierte Szene. Herr Gerichtsrat, Herr Richter, sehen Sie diese Scherben? Was ist damit? Das war einmal mein Krug, mein schöner Krug. Sie finden auf der ganzen Welt keinen schöneren. So viel konnte man auf diesem Krug sehen. Große Städte, fremde Länder, hohe Berge, das Meer, den Himmel, die Sonne, Frau den Mond. Marte, das interessiert uns nicht. Machen Sie Ihre Klage und dann halten Sie den Mund. Der Krug war nicht nur schön, er war auch sehr alt. Er hat schon viele Menschen gesehen, junge und alte, arme und reiche. Er hat Krieg gesehen und Frieden. Vor einigen Jahren war ein großes Feuer hier im Dorf. Ihre Klage, Frau Marte. Das ist aber wichtig. Also gut, dann erzählen Sie es eben. Was ist bei dem großen Feuer mit dem Krug passiert? Nichts. Alles war kaputt. Nur dem Krug ist nichts passiert. Aber gestern ist er zerbrochen. Und der dort, der Ruprecht, der hat es getan. Das ist eine Lüge. Du redest nur, wenn dich jemand fragt. Frau Marte, erzählen Sie uns. Wie ist es passiert? Gestern um 11 gehe ich ins Bett. Auf einmal höre ich laute Männerstimmen. Was ist da los, frage ich mich. Das kommt ja aus Eves Zimmer. Ich laufe schnell hin und wen sehe ich? Vielleicht Ruprecht? Ja, genau, Ruprecht. Und meinen schönen Krug. Zerbrochen. Kaputt. Für immer. Und was sagt er, der schlechte Mensch? Ein anderer Mann war hier, sagt er. Und der hat den Krug zerbrochen und ist dann weggelaufen. Das kann ich natürlich nicht glauben. Also frage ich meine Eve, war es Ruprecht? Und sie sagt, ja, Mutter. Hören Sie, Licht, schreiben Sie ins Protokoll, Ruprecht hat den Krug zerbrochen. Eve hat es gesagt. Aber das stimmt nicht. Meine Mutter hat das gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Herr Adam, Sie machen ja alles falsch. Ich stelle Ihnen jetzt eine ganz einfache Frage. Was müssen Sie als nächstes tun in einer richtigen Verhandlung? Als nächstes muss ich Ruprecht verurteilen. Und dann haben wir noch Zeit für ein gutes Mittagessen, bevor Sie nach Hussar fahren. Da stimmt doch irgendetwas nicht. In einer richtigen Gerichtsverhandlung spricht zuerst der Kläger, hier Frau Marte, und danach der Angeklagte, hier Ruprecht. Was? Der Angeklagte soll sprechen? Aber natürlich! Was sind Sie denn für ein Richter? Ruprecht, komm nach vorn.